mighty empire embarks upon ultimate conquest. Every weapon is powerless against it, and every army faces defeat. Only the bravest and the best can make a stand. What does it take to be the chosen one? And only the indomitable human spirit can give them the will to win. Freestyle. Klappert da wieder los hier, was? Freestyle Project back in my house. Ich gib's ja ehrlich zu, der Sound ist nicht der Hit. Von Stevie B bis Johnny O, Iggy, Iggy, Iggy. Seit einem Jahrzehnt die gleichen Lieder, wer hätte das gedacht? Immer, immer wieder, Nacht für Nacht. Und alle strömen auf den Dancefloor, ich werde noch bescheuert. Man stellt sich auf in Reihe und Glied und tanzt wie ferngesteuert. Hat der DJ mal ein Lied mit anderem Beat und spielt den Track. Haben sie erkannt, das ist kein Freestyle mehr und rennen weg. Sie rennen weg. Komm zurück! Pop.

zusammengebrochen? Wo sind Sie eigentlich ausgebildet worden? Wer bezahlt das überhaupt hier? So, jetzt ist hier Feierabend. Jetzt könnt ihr erstmal Aspirin nehmen.